Nach der Teilnahme an den 31. Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, Brasilien, kehrte die Delegation des Olympischen Komitees der TVRK unter Leitung des Sportministers Ri Zhongmu, Vorsitzenden des Olympischen Komitees der TVRK, am 27. August mit einer Maschine in die Heimat zurück.